Schade, dass ich jetzt rein muss hier. Zombie Nation. Super, super stark. 1 Uhr 22. Ludwigshafen. Hallo, hallo. Andreas Glück. Grüß dich. Hallo. Mal sehen, ob du Glück hast. Okay. Roland Kaiser. Ja. Jürgen Dreh. Ja. Heino. Heino. Costa Cordalis. Richtig. Und Marianne Rosenberg. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Gewonnen. Ja, wir haben einen Gewinner! Genau, der kriegt den CD zugeschickt! Wow! Heißer Sound und Super Action und schon rast er weiter! Wahnsinn! Mega Power! Mega Spaß! Kids know the difference! We'll be right back.

FM 145 und das ist die aktuelle Nummer 1 der Dance Charts. Paffendorf. Back in My Life LSD DJ Nummer 2 und Wake Up Sunday Nummer 3. Das ist mir völlig unverständlich. U96 das Brot 4. Jetzt grüße ich den Jochen aus Bruchsal, auch Brusel genannt, ja? Hallo Jochen. Hallo. Hast du die Serie erkannt? Ja. Wie heißt die? Nanny von RTL. Ja, genau, die Nanny. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Klasse. Super. Das war einsame Spitze. Es fetzt, wenn man Gewinner ist, und das sind wir doch alle. Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musikant? Radio, Radio, Radio, Radio, Radio Regenbogen. We'll be right back. Die doofe Witze-Ecke. Einen habe ich noch. So, das scheue Geständnis in der Hochzeitsnacht. Die junge Frau. Schatz, ich habe Asthma. Befreit atmet er auf. Oh Schatz, da bin ich aber glücklich. Ich dachte schon die ganze Zeit, du pfeifst mich aus. Aber weil wir es gerade von den Schüchternen haben, wo übrigens Kelly und Al auf keinen Fall dazu gehört zu der Gruppe. Die Verlegene in der Drogerie. Fräulein, kennen Sie die Hauptstadt von Frankreich? Ja, das ist doch Paris. Und dürfte ich um 3 Einwohner bitten? Warum hab ich's erst zu spät gemerkt, dass du alles für mich wolltest? Eine kleine Chance gibt's noch, die mich weiter hoffen lässt. Und da gibt's immer wieder. Wir gehen in die Endrunde bei Charlie 2000.